Ramon Pastor war ein guter Freund und Kavalier. Ich bewahre ihn in bester Erinnerung, aber die Spanier wie die Japaner haben uns in keiner Weise in unserem Kampf geholfen. Dieses rückgratlose Spanien, eine Nation, in der das eingeborene iberische Element die Vorherrschaft übernommen hat, diese schlechte Rasse, nachdem das westgotische Ahnenerbe mit seinem unerwünschten Mestizentum aus Mauren und Juden beinahe völlig verschwunden ist, krankt an demselben Übel wie der Kontinent, den es geschaffen hat, Amerika. Mischung und Bastardentum mit gespaltener Seele und Gegensätzlichkeiten. Die andauernden südamerikanischen Revolutionen, die Ausbrüche selbstmörderischer Gewalt, Ermordungen der eigenen Leute sind Ergebnis einer Seele des gegensätzlichen Blutes, deren Wünsche nach Selbstzerstörung dort ihren Ursprung haben. In keinem anderen Land der Welt ist ein solch makabres Schauspiel gegeben worden wie das der spanischen Revolution und seiner Todesorgien von Spanien an Spaniern. Ein anderes bekanntes Abfallprodukt ist der Neid auf alles, was hervorragt, das wir Chilenen aus gleichem Grunde geerbt haben und das sich in Hass auf alles Schöne und Höherstehende ausdrückt. Im vorliegenden Fall, wegen des geheimen Neides und Hasses auf Deutschland, auf sein germanisches, westgotisches, vandalisches, schwedisches Ahnenerbe, Hass auch auf den blonden und langschädligen Basken, der Verrat ist eine beinahe logische Folge davon. In Griechenland fragte ich einmal den Führer, der mir die Ruinen des Schlosses der Johannesritter in Rhodos zeigte, nach seiner Meinung über die verschiedenen Nationalitäten in Europa. Von den Deutschen sagte er, dass sie hart, aber korrekt seien. Von den Italienern, sie seien menschlich, sympathisch, gute Leute. Von den Spaniern, sie seien Verräter. Letzteres sagte er, weil das Schloss der Johannesritter in die Hände der Musulmanen gefallen war, aufgrund des Verrates der spanischen Garnison. Grund, der Neid auf den Großmeister belgischer Nationalität, wenn ich mich recht erinnere. Der Orden der Johannesritter bestand aus vielen Nationalitäten. Die spanische Phalange mit ihrem Chef José Antonio Prima de Rivera hatte andere Leute, die denselben heldischen, westgotischen Geist besaßen, ich würde sagen, wie derjenige der Nazis in Chile. Wenn ihr Chef nicht gestorben wäre durch Francos Entschluss, hätten die Ereignisse in Spanien während des Großen Krieges sicher einen anderen Verlauf genommen. Man hätte gewiss den Deutschen gestattet, Gibraltar zu nehmen und den Durchgang zum Mittelmeer zu schließen. Dagegen haben uns die Italiener doch geholfen und sind, meines Erachtens, wie ich es später erklären werde, ebenso wichtig wie die Deutschen. Geschäftsmänner wie die Girardi, Raio, Orlandini und andere haben sich, ohne die Folgen zu bedenken, eingesetzt. Es waren dies blauäugige Langobarden aus dem Norden Italiens. Der Ministerrat der Botschaft, Migone, war ein Freund und leistete mir Hilfe bei der Herausgabe meiner Zeitung. Jahre danach traf ich ihn wieder in Indien als Mitglied einer wichtigen Abordnung seines Landes. Wir erkannten uns wieder und er hat keinen Augenblick gezögert, seine Arbeitssitzung zu verlassen, um mit mir zu gehen und über die guten alten Zeiten zu sprechen. So sind die Italiener entschlossen, wenn nötig, gewagte Unternehmen auch alleine zu starten. Außerdem sind sie Vorbilder, geniale Schöpfer. Der Kulturattaché der Botschaft Italiens hat auch für das neue Zeitalter mitgearbeitet. Er war ein Mensch klassischer Kultur und glänzender Schriftsteller, zudem ein bedeutender Freund. Von ihm werde ich noch ausführlicher zu berichten haben. Doch war es in der Botschaft Deutschlands, wo sich meine wirklichen Kameraden befanden, wie ich schon sagte. Was wohl aus meinen beiden Freunden geworden ist, von denen ich so wertvolle Informationen und Hilfe bekam? Ich konnte ganz über sie verfügen. Hier erinnere ich, dass sie mir eine Pistole Walter, derselben Marke und desselben Kalibers wie diejenige des Führers, versehen mit einem Hakenkreuz schenkten, damit ich mich vor einigen bezahlten Totschlägern schützen könnte, die nach mir suchten und danach trachteten, mich in eine Falle zu locken. Ob sie noch leben oder schon tot sind, ich werde sie nicht vergessen. Nur diese beiden habe ich gekannt, jeden Kontakt mit den hohen Rängen und dem Botschafter, Herrn von Schön, der mit einer Nordamerikanerin verheiratet war, vermieden. Mein Instinkt hütete mich davor, Sympathie für die von des Adels zu empfinden, ausgenommen für von Pochhammer, über den ich noch berichten werde. Sie waren die großen Verräter und geheimen Widersacher des Führers, dem sie seine bürgerliche österreichische Herkunft nicht verzeihen konnten. Hitler hat dank seiner Genialität und seiner Kenntnisse alle diese preußischen Kriegsbarone beherrschen und kontrollieren können, seine Strategie und seine Taktik mit unübertrefflicher militärischer Kühnheit einführen können. Sie konnten es nicht zulassen, dass er den Krieg gewinnt. Selbst von Papen hat schweren Verrat geübt. Stalin hatte ihm einen Friedensvorschlag in der letzten Zeit des Krieges zukommen lassen. Anstatt diesen Hitler direkt zuzustellen, von Papen war damals Botschafter in der Türkei, oder aber seinem Vorgesetzten, Minister von Ribbentrop, übersandte er diesen Roosevelt. Skorenzi, der dies in seinem letzten Buch La Guerre in Cornu berichtet, behauptet, dass von Papen dies tat, in dem Glauben, wenn die Alliierten Kenntnis dieses Vorschlages hätten, würden sie als erste Frieden schließen. Dadurch könnte er von Ribbentrops Nachfolger werden, den er hasste. Möglich, dass Skorenzi sich hier geirrt hat, die Angelegenheit vereinfachend, da von Papen katholisch war, ein Freimaurer der anderen Seite, desgleichen ein Agent des Judentums. Ein Beweis dafür ist die Tatsache, dass von Papen nicht in Spandau inhaftiert worden ist und nach dem Kriege gleich freikam, obwohl er es war, der Hitler bei Hindenburg als Reichskanzler vorgeschlagen hatte. Der dem Judentum erwiesene Dienst war ungeheuer und dies im entscheidenden Augenblick. Es ist auch möglich, dass Stalin genau gewusst hat, was von Papen tun würde und ihn deshalb den Friedensvorschlag zusandte. Auf den ersten Blick ein sonderbares Verhalten in Anbetracht anderer direkterer Kanäle, wissend, dass dieser sie den Alliierten zuschicken würde. Es darf nicht vergessen werden, dass Stalin auch eine Zeit lang von Jesuiten in Rom erzogen worden war. Auf dieses Ereignis hin erhielt Stalin sofort mehr Hilfe in Form von Kriegsmaterial und die Versicherung dessen, was man ihm in Jalta alles übertragen würde. Doch alles, was sich auf Stalin bezieht, ist sonderbar. Laut Joaquim Bojaca, der katalanische Schriftsteller, ist sein Name mütterlicherseits jüdisch, Josef Vissarionovich Djugaschwili.